Deutschlandradio Kultur, 8:19 Uhr. Und es ist Donnerstag. Donnerstag ist ja immer Kinotag. Da kommen die neuen Filme raus, auch bei uns hier in Studio 9. Anke Lewicke ist ins Studio gekommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Mit zwei Filmen, wie immer, Gefühlt Mitte 20 von Noah Baumbach und Still the Water von Naomi Kawase. Fangen wir mit dem ersten an, Gefühlt Mitte 20 von Noah Baumbach. Das letzte Mal streiften wir mit Frances Hay durch Manhattan und Brooklyn. Diese beiden New Yorker Stadtteile, die liefern jetzt auch den Hintergrund für Noah Baumbachs neuen Film, Gefühlt Mitte 20. Wem folgen wir da? Naja, es geht um ein paar Mitte 40 und ich kann nur sagen, als Berufsjugendliche aus Berlin-Kreuzberg kann ich mich mit diesem Paar gut identifizieren. Die sind so Mitte 40 und sind auf einmal plötzlich von lauter Hipstern umgeben, fühlen sich noch gar nicht so alt, sind aber eigentlich schon doch eben älter als diese Hipster. Ja, und sie stellen so fest, sie haben es eigentlich gut miteinander, aber die großen Gefühle fehlen und die Paare so um sie herum, die flüchten sich dann alle in die Familie und sie haben einfach keine Lust auf dieses Gerede um Windeln und Stillzeiten, also beschließen einfach kinderlos zu bleiben und dann lernen sie eben so ein Hipsterpaar denken und was ich jetzt so interessant finde, ist, dass man so mitbekommt, dass dieses ältere Paar einfach so ewig ungebunden bleiben möchte, sich nicht so einrichten kann im Leben, das ist so die Lebensauffassung, während bei den Hipstern das eher so eine Attitüde ist, oh ja, man ist mal eben spontan, aber so für einen Moment lässt sich das ältere Paar eben auf die Energie der Jüngeren ein und dann zieht man eben gemeinsam um die Häuser und ich kann nur sagen, als Zuschauer schaut man da doch gerne bei zu. Vor allem auch Ben Stiller wahrscheinlich, oder? Ben Stiller ist ja so ein bisschen auch so ein Woody Allen, finde ich. Ist er das wirklich? Helfen. Ja, dieses leicht neurotische, dieses stadtneurotische, dann spielt er auch ein Regisseur, der schon seit 10 Jahren nichts mehr auf die Reihe bekommen hat, aber sich trotzdem für genial hält. Also man fasst sie so ein bisschen an der eigenen Nase und fühlt die eigene Geschichte so ein bisschen nach. Das ist ja auch keine schlechte Sache im Kino. Kommen wir zum zweiten Film, Still the Water von Naomi Kawase. Und dieser Film nimmt uns ja mit auf eine Insel im Süden Japans. Erzählt wird uns eine ja, klassische Coming-of-Age-Geschichte, Boy meets Girl. Doch sie wird eigentlich ganz unklassisch erzählt. Ja, weil sie in eine größere Geschichte eingebunden wird. Und das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber das ist es gar nicht, weil dieser Film kommt aus Japan. Und da gibt es einfach ein anderes Selbstverständnis, wenn es um den sogenannten Kreislauf des Lebens geht. Also die beiden Jugendlichen lernen sich kennen. Das ist so eine ganz zarte Liebe, aber zu Hause sieht es eben ganz anders aus. Bei dem Jungen ist es so, dass der Vater die Familie verlassen hat. Bei dem Mädchen liegt die Mutter im Sterben. Aber dadurch, dass die beiden sich kennenlernen, so die erste Erotik erleben, haben sie eben auch einen anderen Blick auf die Natur der Insel, auf das Meer, sind so offener, verstehen andere Geschichten, andere Zusammenhänge und deshalb können sie den Tod auch anders verarbeiten. Und genauso erzählt das eben auch Naomi Kawase. Also das hat schon was Spirituelles, aber es ist jetzt so ohne Message. Also das kommt einfach aus einem anderen Kulturkreis, dieses Denken, dieses Selbstverständnis. Wenn Sie sagen, spirituelles Kino. Wie sind die Bilder dazu? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so ein Fluss, in dem man sich so reinbegibt? Das kann man sich einlassen muss? Einlassen kann. Das ist ja das Schöne. Es ist ja eher so, es wird einem ja nichts aufgezwungen, sondern man kann einfach mitgehen. Und manchmal hat man auch im Kino so das Gefühl, ach, man kennt eigentlich Sachen, aber man sieht sie plötzlich neu. Das ist hier das Meer. Das hat so was ganz Bedrohliches. Das ist der dschungelähnliche Wald. Und man meint auch so richtig, die Hitze zu spüren. Und natürlich geht es ja um Disharmonien. Also es geht ja um Tod und Sterben. Aber das wird alles von so harmonischen Bildern aufgefangen. Man kann schon sagen, das hat auch was Meditatives. Und für den Augenblick da im Kino ist man mal eben nicht der Nabel der Welt, sondern wird von einer anderen Harmonie mitgenommen. Ist ja auch mal ganz tröstlich. Herzlichen Dank, Anke Lewicke. Zwei neue Filme ab heute im Kiosk und zwar Gefühlt Mitte 20 von Noah Baumbach und Still the Water von Naomi Kawase. 8:24 Uhr.